Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, hören Sie nun mit Horst Frank und Ernst Jacobi ein von Hartmut Kirste inszeniertes Kriminalstück von Pierre Frachet. Wenn Sie also Ihre kleinen grauen Gehirnzellen etwas anregen wollen, dann belauschen Sie ein vertrauliches Zwiegespräch, das in einer kleinen französischen Stadt stattfindet, in einer Villa am See. Erleben Sie ein Spiel mit dem Tod. Guten Abend, Monsieur. Ich bin Louis Tahure. Monsieur Tahure. René Francula. Ja, kommen Sie doch herein. Danke. Sie sind pünktlich. Sie haben gesagt, Punkt 9. Hier, Monsieur, bitte. Ah, hier, da. Ist das Ihr Büro? Nein, es ist das Büro meines Schwagers. Meine Privatwohnung liegt in der dritten Etage. Ja, setzen Sie sich doch. Nehmen Sie den Sessel hier. Nicht gleich, wenn Sie erlauben. Als ich Sie bei meinem Anruf heute Morgen gebeten habe, mich zu empfangen, habe ich besondere Betonung auf absolute Diskretion gelegt. Dies war die Grundbedingung für unsere Unterhaltung. Können Sie mir versichern, dass wir hier unter vier Augen miteinander reden werden? Wie Sie sehen, sind Sie und ich allein hier in diesem Zimmer. Ja, aber die Tür zum Nebenraum, da ist angelehnt. Darf ich mich überzeugen, dass da niemand... Ja, bitte, bitte, bitte, genieren Sie sich nur nicht. Untersuchen Sie ruhig das ganze Haus. Verzeihen Sie, dass ich so mitkomme. Aber... ich muss völlig sicher sein, dass wir ohne Zeugen sind. Ich hätte Sie ja reizen können, unser Gespräch von einem Anwalt von Philippe Thibaulier belauschen zu lassen. Oder vielleicht auch von einem Journalisten oder einem Mitglied der Familie. Ich lege nun mal Wert darauf, dass alles, was ich Ihnen sage, unter uns bleibt. Reden Sie ruhig. Wir sind für mehrere Stunden völlig allein in diesem Haus. Morgen ist Sprechstunde im Gefängnis, Mathilde. Ich meine, Madame Thibaulier ist schon auf dem Weg dahin. Sie wird im Hotel übernachten, um so früh wie möglich bei ihrem Mann sein zu können. Und unsere Hausgehilfin wohnt nicht bei uns. Sie tritt ihren Dienst erst morgen früh um 7 wieder an. Also nehmen Sie Platz und seien Sie nicht so misstrauisch. Niemand wird von diesem Gespräch erfahren. Um mich davon zu überzeugen, müssen Sie zunächst das Tonbandgerät abstellen. Das Sie gerade in der rechten Schublade Ihres Schreibtisches eingeschaltet haben. Ein Punkt für Sie. Sie sind ein guter Beobachter, Monsieur Tahure. Schön. Ich stelle das Tonbandgerät wieder ab. Ich hätte das Band später gern noch einmal abgehört, für den Fall, dass Ihre Mitteilungen besonders interessant werden. So setzen Sie sich doch. Danke. Wie Sie wollen. Sie dürfen es mir nicht übel nehmen. Schließlich habe ich Sie noch nie gesehen, Monsieur. Heute Morgen rufen Sie mich an, um sich mit mir zu verabreden und erklären kategorisch, Philippe Thibaulier ist unschuldig. Ich kann Ihnen den Beweis liefern. Versetzen Sie sich in meine Lage. Es ist sicherlich begreiflich, dass ich Ihren Eröffnungen großen Wert beimesse. Also heute Morgen am Telefon waren Sie weniger interessiert. Ich habe richtig kämpfen müssen um dieses Rendezvous. Möchten Sie was trinken? Danke, nein. Seitdem die Sache sich zugespitzt hat, erhalten wir hier täglich ein Dutzend Briefe und Anrufe von Privatdetektiven, Wahrsagern, rauchen Sie? Danke. Wünschelroutengängern oder Kartenlegerinnen. Alle versprechen uns etwas Neues und bieten uns ihre Dienste an. Wir sind etwas vorsichtiger geworden. Mir gegenüber brauchen Sie es nicht zu sagen. Ich habe Ihnen wirklich etwas zu sagen. Wer und was sind Sie? Sie kennen meinen Namen. Louis Tahir. Ich komme sozusagen als Amateurdetektiv. Was sind Sie außerdem? Im Augenblick hilft Ihnen das nicht viel, wenn Sie mehr wissen. Sie sind nicht sehr vertrauensselig. Ich kenne Ihren Namen gut. Aber das ist auch schon alles. Ich habe Sie um eine knappe Stunde gebeten und wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mich die Unterhaltung in meinem Sinne führen ließen. Ich werde Ihnen später etwas anvertrauen, worüber Sie sicher erstaunt sein werden. Zunächst einmal möchte ich nicht von mir, sondern von Philippe Tivolier sprechen. Gut, dann sprechen Sie. Ihr Schwager ist in einer schwierigen Lage, Monsieur François. Ja, das ist eine Tatsache, die auch mir bekannt ist. Man soll Tatsachen nicht unterschätzen. Ja, die Lage, in der Philipp sich befindet, ist schwierig. Schlimmer noch, gefährlich. Aber er wird da schon wieder rauskommen, wie ich meinen Schwager kenne. Er ist eine Kämpfernatur und ein Sieger. Er hat in seinem Leben schon oft gezeigt, dass er Schläge einzustecken weiß, ohne zu Boden zu gehen. Außerdem steht er nicht alleine da. Er hat einflussreiche Freunde in der Regierung. Ach, Freunde in der Not. Die Freunde eines mächtigen Mannes sind nicht zuverlässiger als die anderer Leute. Wenn der Untergang droht, dann lassen sie sich höchstens ein bisschen mehr Zeit, um von Bord zu gehen. Für den Fall, dass das Leck im letzten Augenblick noch repariert werden könnte. Darf ich Sie bitten, zur Sache zu kommen, Monsieur? Außerdem Freunde vor Gericht. Das führt höchstens zu guten Leumundszeugnissen. Damit erreicht man aber keinen Freispruch. Freispruch oder nicht, das ist doch nicht die Frage. Wir hoffen, dass uns die Einstellung des Verfahrens gelingt. Das glaube ich nicht. Warum nicht? In solchen Fällen erfolgt eine Einstellung sofort oder nie. Oder nie. Dieser Ansicht sind seine Verteidiger nicht? Seine Verteidiger. Drei französische Star-Anwälte. Also diese Bezeichnung kommt mir reichlich unpassend vor für Leute, deren Klienten oft hinter Gittern landen. Und außerdem, der Aufmarsch großer Verteidiger ist ein schlechtes Vorzeichen. Wie der großer Chirurgen. Wenn man sie ruft, ist der Fall meist hoffnungslos. Philipps Fall ist nicht hoffnungslos. Prüfen wir die Tatsachen in chronologischer Reihenfolge unparteiisch. Unterbrechen Sie mich bitte, wenn ich etwas auslasse. Also, am 17. Juli morgens kommt Julien Heppner, Angestellter der Spinnerei Tivolier, eines angesehenen Unternehmens, nicht zur Arbeit. Gegen Mittag ruft das alte Fräulein, bei dem Heppner ein möbliertes Zimmer bewohnt, voller Sorge in der Fabrik an, weil ihr Mieter, entgegen seiner Gewohnheit, die letzte Nacht nicht in seinem Bett verbracht hat. Ja, das hat alles in den Zeitungen gestanden. Ja. Alle seine Sachen sind aber noch vollzählig in seinem Zimmer vorhanden. Kurz nach 14 Uhr ruft Philippe Tivolier, der Generaldirektor des Unternehmens, selbst die Polizei an, um den Vorfall zu melden. Das Verschwinden seines Buchhalters erscheint ihm umso bedenklicher, als er ihn noch am Abend zuvor bei sich empfangen hatte. Heppner hatte ihn um eine private Unterredung gebeten. Philippe Tivolier war an diesem Abend allein zu Hause. Sie, Monsieur François, waren schon morgens aufgebrochen, um seine Frau, ihre Schwester, auf der Fahrt zu ihrer Villa an die Côte d'Azur zu begleiten. In Mougins, genau gesagt. Ganz recht. Die Polizei weist, wie fast immer in solchen Fällen, darauf hin, dass sie einen Vermissten erst nach 48 Stunden suchen darf und dass außerdem die Nachforschung von dessen Angehörigen verlangt werden muss. Julien Heppner, belgischer Staatsangehörigkeit, hat aber keine Verwandten in der Stadt. Am nächsten Morgen, der Buchhalter ist weder in der Wohnung seiner Vermieterin noch in der Fabrik wieder aufgetaucht, ruft Tivolier noch einmal bei der Polizei an. Der Industrielle ist eine ortsbekannte Persönlichkeit, er ist im Gemeinderat und Viele sehen in ihm den künftigen Bürgermeister. Man möchte ihm gern einen Gefallen tun und beauftragt daher einen Inspektor, Nachforschungen einzuleiten. Aber von dem Vermissten fehlt jede Spur. Am späten Nachmittag meldet sich ein Polizeibeamter hier im Haus, um ein paar Routinefragen zu stellen. Tivoli empfängt ihn auf der Terrasse und begleitet ihn dann wieder am Wasser entlang zum Tor. Plötzlich tritt eine unerwartete Wendung ein. Die Unterhaltung wird immer mehr zum Verhör. Zu dem Besitz hier gehören nämlich ein kleiner Uferstreifen und ein privater Bootsplatz am See. In einem der drei Boote der Familie, das unten am See festgemacht ist, bemerkt der Polizist ein paar Flecken. Getrocknetes Blut. Bootsanker und Kette fehlen. Ihr Schwager ist darüber ebenso erstaunt wie der Polizeibeamte. Der Kommissar wird verständigt, er erscheint sofort. Monsieur Derieux, das weiß ich alles. Es ist ein bisschen ausführlicher, als es in den Zeitungen stand, aber was soll das? Was soll das? Also gut, ich übergehe die verschiedenen Stadien der Untersuchung, Sie kennen sie also. Eine kompromittierende Entdeckung folgt der anderen. 8 Stunden später wird Tivolier in das Polizeirevier verfrachtet und der Untersuchungsrichter stellt einen Haftbefehl aus. Ich halte es für besser... Die Analyse des Blutes, das in dem Boot verspritzt war, ergab A-positiv. Die gleiche Blutgruppe, die auch auf der Blutspenderkarte eingetragen ist, die man im Zimmer von Heppner fand. Auf dem Bodenteppich von Tivoliers Büro, hier, wo wir uns befinden, vermutlich. Ja? Ja. Sind 3 große Tropfen von dem gleichen Blut flüchtig abgewaschen, aber nicht vollkommen beseitigt worden. Hinter einem Sessel, hinter dem, in welchem ich sitze vielleicht? Nein, nein, beruhigen Sie sich. Hinter dem anderen. Entdecken die Polizisten Glasscherben und ein Stück von einer Brillenfassung, die Zeugen als Teile von Heppners Brille wiedererkennen. Der Bootsanker und die Ankerkette dagegen bleiben unauffindbar. Auch die 9mm-Pistole, für die Tivolier seit 4 Jahren einen Waffenschein besaß, bleibt unauffindbar. Sie ist auf rätselhafte Weise aus dem Schubfach verschwunden, wo sie immer gelegen hat. Ihr Schwager, der Letzte, der Heppner am 16. Juli lebend gesehen hat, erzählt von jenem Abend ein paar unglaubliche Dinge, die darauf hinauslaufen, dass Heppner Selbstmord begangen hat. Monsieur Tivolier behauptet nämlich, Heppner habe eine Flasche Whisky mitgebracht, in dem ein Betäubungsmittel gewesen sei. Denn, nachdem er ein paar Schluck davon getrunken hätte, wäre er unter den Augen seines Besuchers plötzlich eingeschlafen. Der Grund des Besuchers? Der Buchhalter wollte ihn angeblich von einer alarmierenden Unstimmigkeit unterrichten, die er in den australischen Baumwollrechnungen entdeckt hätte. Er hätte ihm angeboten, ihm den Täter zu nennen. Von einem Finanzexperten nachträglich geprüft, schien die Rechnung jedoch völlig in Ordnung zu sein. Dagegen hat man unter den Papieren in Heppners Zimmer den Entwurf eines anonymen Briefes aufgestöbert, der an Madame Tivolier geschickt werden sollte, mit dem Inhalt, ihr Mann hat eine Geliebte. Stimmt das? Hat ihr Schwager seine Frau betrogen? Ja, seit 2 Jahren nur. Mathilde war vom ersten Tag an auf dem Laufenden und hat diese Liebschaft geduldet. Aber Heppner dürfte wohl kaum etwas von dieser Großzügigkeit ihrer Schwester gewusst haben. Die Polizei hatte damit ein sehr plausibles Motiv. Sie hat gefolgert, dass Heppner bei ihrem Schwager erschienen war, um ihn, den ungetreuen Ehemann, zu erpressen. Dieser hat dann, vorsätzlich oder nicht, Heppner getötet und seine Leiche beschwert mit dem Bootsanker ins Wasser geworfen. 3-mal haben die Froschmänner der Polizei den See in der Umgebung des Besitzes abgesucht. Vergeblich. Aber es gibt hier Tiefen von 30, ja sogar 60 Metern. Und man ist schließlich zur Überzeugung gekommen, die Leiche sei vielleicht in den Schlamm versunken. Das ist es doch, was in den Akten steht, nicht wahr? Ja. Das ist es, was in den Akten steht. Wollen Sie meine Diagnose hören, Monsieur François? Stellen Sie sie ruhig. Keine Leiche, zwar. Dafür aber genügend Verdachtsmomente, Spuren, Zeugenaussagen, Laboranalysen und Expertengutachten, die alle übereinstimmen. Kein Alibi und ein handfestes Mordmotiv. Dazu ein so ungeschicktes Verteidigungssystem, dass es völlig unglaubwürdig ist. Da fragt man sich, ob Tivolier in diesem Fall der Mörder ist oder Das Opfer. Das Opfer. Wie meinen Sie das bitte? Seit 9 Tagen, seit unserem ersten Verhör, gehen Philippe Tivollier und alle, die von Berufswegen oder nicht über diesen Fall nachdenken, die Kriminalpolizei, der Untersuchungsrichter, seine Verteidiger, seine Frau, seine Freunde, auch Sie vermutlich, Sie alle gehen von der Alternative aus, schuldig oder nicht schuldig. Aber eine andere gibt es doch gar nicht. Doch. Welche? Mörder oder Opfer? Ich verstehe immer noch nicht. Das wundert mich nicht. Aber keine Sorge, das ist kein Mangel an Intelligenz. Sondern? Mangel an Fantasie. Lassen Sie sich ein bisschen inspirieren von mir und meiner Theorie. Keine 10 Minuten. Und Sie werden zugeben müssen, dass etwas dran sein könnte. Ihre Diagnose? Ja, ich gehe von der Voraussetzung aus, dass Ihr Schwager unschuldig ist. Ich auch. Gewiss, gewiss. Weil Sie der Bruder seiner Frau sind und mit ihm zusammenarbeiten. Ob aus Überzeugung oder Selbstsucht oder einfach nur gezwungenermaßen, das ist nicht weiter wichtig. Jedenfalls reagieren Sie gefühlsmäßig. Und Ihre Überzeugung ist rein subjektiv. Leider ist das kein Beweis. Außerdem gehen Sie von der Alternative schuldig oder nicht schuldig aus. Jetzt aber bringe ich eine andere ins Spiel. Sie werden sehen, das ergibt völlig andere Aspekte. Ja, bravo, Monsieur. Sie sind wirklich ein angenehmer Plauderer. Es fängt an, mich zu interessieren. Und da Sie Ihrer Sache so sehr sicher sind, da schlage ich vor, dass Sie fortfahren und ich liefere Ihnen die Stichworte. Einverstanden. Gut. Also. Nach meiner Ansicht kann Philippe Tivollier nur Mörder oder Opfer sein. Ich klammere Ersteres natürlich aus. Denn wenn er Julien Heppner wirklich getötet hätte, dann könnte ich nichts für ihn tun und unsere Unterhaltung wäre witzlos. Nein, ich gehe von der Annahme aus, dass Ihr Schwager das Opfer ist. Also, Ihnen fehlen nur noch eine schwarze Tafel und ein Stück Kreide. Sie erinnern mich sehr an meinen Mathematikprofessor. Haben Sie Mathematik studiert? Nein. Ich habe immer ein gespanntes Verhältnis zur Rechenkunst gehabt. In meiner ganzen Jugend war mir die Regel die Tri ein Buch mit 7 Siegeln. Ach, dann haben Sie vielleicht Jura studiert. Nein, nein, nein, so weit bin ich nicht gekommen. Aber wir sind doch nicht hier, um meinen Lebenslauf zu verfolgen, oder? Entschuldigen Sie, ich wollte nicht indiskret sein. Also dann fahren Sie fort. Gern. Wem kann also ein Mann zum Opfer fallen, der des Mordes angeklagt und unschuldig ist? Meine Güte, ein Justizirrtum. Ja, warum? Weil er anstelle eines anderen auf der Anklagebank sitzt. Er kann das Opfer einer Verwechslung sein, stimmt. Eines Zusammentreffens unglücklicher Umstände, alles schon mal da gewesen. Aber das ist nicht die einzige Möglichkeit. Nein. Nun, der wirkliche Mörder könnte irgendetwas inszeniert haben, um ihn an seiner Stelle in Verdacht zu bringen. Schon besser. Ja, es gibt auch noch den Selbstmord, der als Mord getarnt wird. Ja. Ich habe mal einen Kriminalroman gelesen, in dem ein Selbstmörder sich posthum an irgendjemand rächen will. Nein, bitte nicht. Er schafft ein dichtes Netz von Indizien, die an seine Ermordung glauben lassen, und schießt sich dann eine Kugel in den Kopf. Und nachdem er abgedrückt hat, verschwindet die Pistole durch ein langes Gummiband aus dem Zimmer. In einem Baum vor dem offenen Fenster. Was die Autoren von Kriminalromanen sich nicht alles ausdenken. Ja, glücklicherweise bleiben immer noch ein paar Variationen, die Ihnen noch nicht eingefallen sind. Zum Beispiel? Ich kenne zumindest eine, die, soweit ich weiß, noch nicht da gewesen ist. Sie machen mich wirklich neugierig. Ja, ich habe Ihnen ein paar Überraschungen versprochen. Sie werden nicht enttäuscht sein. Der Fall Tivollier braucht nicht gerade ein Markstein in der Kriminalgeschichte zu werden. So unbescheiden bin ich nicht. Aber er könnte doch einen Kriminalfall abgeben, der sensationell neuartig ist. Sie gehen ja mächtig ran. Ja, ich übertreibe nicht. Entschuldigen Sie, wenn ich so große Worte mache, aber ich bin richtig stolz. So stolz wie ein Archäologe, der eine Entdeckung gemacht hat. Warum lächeln Sie dann? Ich finde, Sie haben neben Ihrer englischen Eleganz und Ihrer Eloquenz auch noch Sinn für Humor. Ich finde, dass Humor in keiner Lebenslage fehlen sollte, vor allem nicht in einer schwierigen. Tja, Das ist wahr. Doch es wäre falsch von Ihnen, meinen Besuch nicht ernst zu nehmen, der ja noch nicht beendet ist. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. In Ihren Augen ist also der Mord an Julien Heppner das echte Beispiel eines perfekten Verbrechens. Er ist, ist sogar noch ein bisschen mehr. Ah, ein überperfektes Verbrechen also. Unter der Voraussetzung, dass wir mit dem Wort Verbrechen keinen vorsätzlichen Mord meinen, sondern ganz allgemein eine schwere und ausgeklügelte Verletzung der Moral oder des Gesetzes. Oder der Moral und des Gesetzes gleichzeitig. Natürlich. Aber Moral und Gesetz decken sich nicht immer und überall. Es kommt vor, dass das Gesetz hinter den sittlichen Ansprüchen der Gesellschaft zurückbleibt. Sie sind ein Pedant. Sie lieben die Nuancen. In Sachen des Rechts ist die Nuance oft die Hauptsache. Die Juristen sind Haarspalter. Lassen Sie aus dem Wortlaut des geschriebenen Gesetzes die Unklarheiten und die Zweideutigkeiten fort. Und sie verurteilen die meisten Rechtsanwälte zur Arbeitslosigkeit. Also nicht die Anwälte Philipps jedenfalls. Im Augenblick haben sie mehr als genug zu tun. Das hängt von mir ab. Was? Ich kann Ihnen Ihren Mandanten innerhalb 24 Stunden entführen. Sie haben sogar schon den Zeitpunkt festgesetzt. Wenn alles so läuft, wie ich denke, wird der Fall morgen Abend erledigt sein. Weil nämlich das Rätsels Lösung ganz einfach ist, Monsieur François Lard. Der perfekte Mord ist der, bei dem der Mörder nicht gefunden wird. Der überperfekte Mord, das ist der, bei dem es gar keinen Mörder gibt. Also je mehr ich von Ihnen höre, desto weniger sehe ich wirklich... Weil Sie sich nur der Logik bedienen. Und die genügt in diesem Fall nicht. Hier heißt es, wie gesagt, die Fantasie spielen zu lassen. Philippe Thévolier ist nicht der Mörder von Julien Heppner, weil Julien Heppner nicht ermordet worden ist. Ihr Schwager ist das Opfer einer teuflischen Intrige. Und wer steckt Ihrer Meinung nach dahinter? Stellen wir uns einen Mann vor, der ebenso intelligent wie skrupellos ist. Skrupellose trifft man überall, Monsieur. Intelligente dagegen... Trifft man nicht überall. Denn wer überall anzutreffen ist, wird auch bemerkt. Und ein Verbrecher von Format ist darauf bedacht, nicht unnötig aufzufallen. Vielleicht ist es überhaupt das Charakteristische an ihm. Es gibt eine Evolutionsform der Kriminalität, die den Spezialisten noch entgeht. Für die Gesetzesbrecher mit Verstand ist das oberste Ziel nicht ein Maximum an Profit, sondern ein Minimum an Risiko. Unser intelligenter und skrupelloser Freund ist ein Verbrecher, der denkt. Er will zwar sein Leben damit finanzieren, dass er seine Mitmenschen ausplündert, aber gleichzeitig ist er auch fest entschlossen, seine Sicherheit nicht zu gefährden. Das ist sicher nicht ganz leicht. Nein, aber möglich. Wenn ich Sie recht verstehe, dann spielen Sie auf den Verbrecher im weißen Kragen an. Nein, nein, nein, der ist für mich überholt. Gewiss, er ist ein moderner Typ des Ganoven, sozusagen das erste Produkt der Evolution. Denn Steuerhinterziehung oder Zollbetrug in großem Maßstab, falsche Buchungen und Werkspionage stellen, wenn man so will, einen Fortschritt gegenüber Straßenraub dar. Aber diese Vergehen kommen meist teuer zu stehen. Die Täter brauchen zwar nicht mehr die Guillotine zu befürchten oder Zwangsarbeit, sie bezahlen jedoch gewöhnlich mit 3, 4, 5 Jahren Gefängnis. Würden Sie etwa, selbst einer beachtlichen Beute wegen, 5 Jahre Gefängnis riskieren? Einer beachtlichen Beute wegen? Ich glaube schon. Für den Mann, von dem ich rede, ist das zu viel. 5 Jahre. Oder 4. Oder auch nur 3. Das ist zu lange. Denn draußen, da ist das Leben. Mit Sonne, Bäumen, Frauen in leichten Kleidern, Seglern auf dem See, Kinder lachen in den Vorgärten. Jetzt werden Sie auch noch poetisch. Mein Thema reißt mich hin. Es klingt fast so, als ob Sie aus eigener Erfahrung sprechen. Mir liegt wirklich die Frage auf der Zunge, ob Sie nicht selbst schon mal im Kittchen waren. So weit bin ich nicht gekommen. Mhm. Aber um Sie ein zweites Mal zu zitieren, wir sind nicht hier, um meinen Lebenslauf zu verfolgen. Entschuldigen Sie, ich wollte nicht indiskret sein. Aber wenn Ihr Gauner mit dem Superherrn so viel Angst vor dem Gefängnis hat, wie wird es ihm dann möglich sein, seinen Beruf auszuüben? Er wird das Risiko abwägen. Er wird bei seinen Straftaten vor allem eins beachten. Das Strafmaß, das darauf steht. Alles, was mehr als 6 Monate Gefängnis einbringt, lehnt er systematisch ab. Ja, Stiel der Toilettenseife in Supermärkten. Sie haben gerade eben selbst gesagt, er hat ein Superhirn. Das heißt, er strengt seinen Geist etwas an. Und was kommt dabei heraus? Zum Beispiel der Fall Tivolier. Er überschlägt zunächst einmal sein Risiko, praktisch gleich null. Bei pessimistischer Einschätzung gibt es 4 Monate mit Bewährung und 2000 Franc Bußgeld. Wegen Irreführung des Gerichts. Das ist wirklich eine Kleinigkeit. Und dann? Dann macht er seine Beute ausfindig. Er braucht einen reichen Mann, versteht sich, einen angesehenen Bürger, der auf seinen guten Ruf bedacht ist. Er muss auch ein bisschen politischen Ehrgeiz haben, auf den Präsidentenposten in einem Kultur- oder Sportverein scharf sein und von einem Abgeordnetensessel träumen. Auch muss er das Leben lieben und einen wunden Punkt haben, eine Gattin und außerdem eine Geliebte. Das wäre ideal. Unser Freund hat seine Wahl getroffen. Sein Opfer wird Philippe Tivolier sein. Er geht mit Eifer an die Arbeit. Arbeit nennen Sie das? Jede geistige Schöpfung ist Arbeit. Und nicht nur ehrenhafte Leute gehen mit Schwung ans Werk. Ja, da haben Sie recht. Und das, was er auf die Beine stellen will, verlangt Eigenschaften und Gaben, die viele brave Bürger nicht haben. Wissen Sie, Sie sprechen von ihm, als wäre er Ihnen sympathisch. Ja, ich habe Achtung vor jedem beruflichen Können. Wie der Beruf auch sein mag. Ist recht so. Leider ist diese Einstellung immer seltener geworden. Malen wir uns jetzt mal aus, wie dieser Mann zur Tat schreitet. Er hat lange nachgedacht. Er fröstelt. Macht einen schüchternen, aber sehr ordentlichen Eindruck. Es schneit. Einen Monat zuvor hat er sich ein möbliertes Zimmer bei einer alten Dame reserviert, die in der Sommersaison gewöhnlich 2-3 Räume ihrer Villa am See vermietet. Seine gesamte Habe besteht aus 2 großen Koffern und 1300 Francs, die er tags darauf bei einer Bank einzahlt. Außerdem besitzt er einen Empfehlungsbrief, unterzeichnet von einem wichtigen Geschäftsfreund Philippe Tivoliers. Sicher ist er zu diesem Brief nur durch irgendeine Lüge oder einen Trick gekommen. Aber niemand könnte das beweisen. Die Unterschrift ist echt. Richtig? Dann fahren Sie fort. Am nächsten Montag tritt er in der Firma Tivolier als Hilfsbuchhalter ein. Ja, sagen wir lieber als Mädchen für alles. In Wirklichkeit hatte er keine speziellen Kenntnisse. Philipp hat ihn auch nur eingestellt mit Rücksicht auf seinen einflussreichen Kunden. Bald jedoch gilt er als mustergültiger Angestellter. Er ist immer pünktlich, ordentlich und fleißig. Er verrichtet gewissenhaft seine Arbeit und verlangt keine Gehaltserhöhung. Er besitzt alle die mittelmäßigen Tugenden, mit denen der kleine Mann Karriere macht. Alles zur Zufriedenheit seines Arbeitgebers. Nach und nach lernt man auch sein Leben kennen. Man erfährt, dass er aus Namur stammt, elsässischer Herkunft und Junggeselle ist. Sein Arzt hat ihm aus Gesundheitsgründen geraten, für einige Zeit eine Tätigkeit in dieser Gegend anzunehmen, deren Klima ihm gut tut. Er ist 31, wirkt aber wie 45. Ja, ich habe nie schätzen können, wie alt er ist. Er gehörte zu den Leuten, die schon von Jugend an etwas Greisenhaftes an sich haben. Ganz richtig, Ihre Beobachtung. Dazu hinkt er leicht und spricht mit hoher, etwas näselnder Stimme. Er trägt einen Backenbart, der seinen ernsten Gesichtsausdruck betont, und eine runde Brille mit dicken Gläsern. Er hat das Äußere eines geschlagenen Mannes, eines dieser Wesen, die, was sie auch tun, für ein düsteres Schicksal bestimmt zu sein scheinen. Oder wie Mademoiselle Paradol, seine Wirtin, zu einem Zeitungsreporter sagte, er hatte einen so traurigen Blick, dass man den Gedanken nicht los wurde, ihm stünde eine Katastrophe bevor. Ich erinnere mich an den Bericht, stimmt? Man musste ihn unwillkürlich bedauern, wenn man ihn sah. Aber er beklagte sich nie. Hören Sie, Sie sprechen von ihm immer im Imperfekt. Dabei gebe ich mir alle Mühe, Ihnen zu beweisen, dass er noch am Leben ist. Seien Sie nicht so ungeduldig. Aber auch nicht zu optimistisch, Monsieur Dahure. Ich bin noch nicht überzeugt. Sie werden es sein. Wir werden sehen. Julien Hepners Persönlichkeit ist also geschildert. Jede Einzelheit hat ihre Bedeutung, wie Sie gleich verstehen werden. Er hat seinen Platz eingenommen in dieser Stadt und in der Umgebung seines künftigen Opfers. Der Köder ist ausgelegt. Er braucht nur noch zu warten. Auf den richtigen Augenblick? Nein, den führt er selbst herbei. Den Tag und die Stunde, die ihm besonders günstig erscheinen. Nein, nein, er muss ganz einfach noch etwas warten. Das ist notwendig, damit im gegebenen Augenblick sein Verschwinden auffällt. Aus diesem Grunde muss er erst einmal dafür sorgen, dass seine Umwelt ihn zur Kenntnis nimmt. Und dazu ist seiner Meinung nach ein Zeitraum von mindestens 6 Monaten notwendig, und daran wird er sich halten. 6 Monate lang wird er sich mit eisernem Willen der strengen Disziplin unterwerfen, ein anderes Leben als sein eigenes zu führen. In einer anderen Haut, getrennt von allem, was seine wahre Persönlichkeit ausmacht. Im Exil von sich selbst zu sein. Das kommt Ihnen unmenschlich vor? Sowas erfordert tatsächlich ungewöhnliche Charakterstärke. Das will ich meinen. Es ist keine Kleinigkeit, ein halbes Jahr lang eine fremde Rolle zu spielen. Ein kleiner Irrtum, eine kleine Unachtsamkeit könnte alles zunichte machen und ihn matt setzen. Selbst nachts, in der Einsamkeit seines Zimmers, beobachtet er sich noch, ob er auch der ist, den seine Wirtin in Erinnerung behalten soll. Eine schauspielerische Glanzleistung. Sie tragen Ihren Bericht mit so viel Feuereifer vor, dass ich wirklich nah dran bin, Ihnen zu applaudieren. Das verlange ich gar nicht von Ihnen. Sie erzählen gut. Das muss man Ihnen lassen. Aber, Monsieur, Ihre Geschichte wirkt allmählich wie ein Filmdrehbuch oder wie ein Abenteurerroman. Und was stört Sie? Man kann eine Geschichte erst richtig beurteilen, wenn man ihr Ende kennt. Und das Ende wird mir recht geben. Julien Hepner hat in 6 Monaten eine glaubhafte Persönlichkeit aufgebaut. Und damit wird seine Falle funktionieren. Er hat diesen mittelmäßigen, ängstlichen und ein wenig lächerlichen Burschen, der irgendein geheimes Drama hinter seiner armseligen Existenz zu verbergen scheint, Leben eingehaucht. Er isst jeden Abend im gleichen billigen Lokal, trinkt nie Alkohol, schlägt vor Frauen die Augen nieder, geht um 11 schlafen und trägt ewig den gleichen altmodischen Anzug. Als der Frühling die ersten Badegäste mit ihren Booten auf den See lockt, trifft man auch ihn am Ufer. Aber trotz praller Sonne behält er seine Jacke an. Er gesteht, dass er nicht schwimmen kann. Niemand hat ihn jemals in Hemdsärmeln gesehen. Geschweige denn mit nacktem Oberkörper. Was für ein Leben. Vielleicht, weil man entdecken könnte, dass er viel muskulöser ist, als er aussieht. Haben Sie bemerkt, dass die Zeugen ihn oft einen kleinen Mann nannten? Ja, das stimmt. Dabei ist er gar nicht so klein. Er ist 1,76. Aber er sorgt dafür, dass er für kleiner gehalten wird. Er ging sehr gebeugt. Und sein steifes Bein verstärkte noch diesen Eindruck. Eben. Diese optische Täuschung lag in seiner Absicht. Soweit sie nicht naturbedingt war. Also Sie sind nicht leicht zu überzeugen. Einen letzten Pinselstrich habe ich seinem Porträt noch hinzuzufügen. Nämlich Folgendes. Eine Woche nach seiner Ankunft in dieser Stadt hatte Heppner dem Regionalfernsehen eine Kriminalkomödie eingereicht und gehofft, sie würde produziert werden. Dieses Werk hatte den Titel Die lachende Leiche. Ja, eine Klatschzeitschrift hat die erste Manuskriptseite im Faksimile abgedruckt. Die lachende Leiche. Ich fand den Titel ganz lustig. Aber das Stück selbst war wohl ziemlich schlecht, da es mit einem höflichen Schreiben zurückerhielt. Ah. Wirklich? Bringt Sie das nicht auf eine Idee? Nein. Wollen Sie etwa behaupten, dass in jedem Kriminalschriftsteller ein Verbrecher steckt? Nein, ganz und gar nicht. Ja, was dann? Diese Geschichte ist ein Indiz. Ein Indiz? Also ehrlich, ich sehe nicht, inwiefern das alles... Das macht nichts. Das macht nichts. Monsieur Dahut, geben Sie mir keine Rätsel auf. Erklären Sie mir... Jetzt noch nicht. Ich möchte meine Erzählung lieber chronologisch fortführen. Die Erleuchtung wird Ihnen schon noch kommen. Sie sind ganz schön autoritär. Ja? Wir brauchen jetzt nur noch das letzte Stück der Höllenmaschine zu zerlegen. Das Entscheidendste. Das Empfindlichste. Die Zündung. Was meinen Sie damit? Die Nacht vom 16. auf den 17. Juli. Stellen wir uns mal vor, dass ich recht habe und die Polizei Unrecht hat. Nehmen wir noch einmal jeden einzelnen der Anklagepunkte vor und analysieren ihn so, dass wir Philippe Thivollier nicht als Mörder betrachten, sondern als Opfer. Sie werden feststellen, dass alle Schwächen seines Verteidigungssystems als Angeklagter zu soliden Argumenten werden, sobald er zum Kläger wird. Eine Anklage gegen die Anklage sozusagen. Genau. Erster gravierender Punkt der Anklage, die Verabredung. Die Polizei meint, Thivollier habe Heppner die erbetene Unterredung am 16. Juli nur gewährt, weil er wusste, das Haus würde an jenem Abend leer sein. Aber man kann das auch anders sehen. Und niemand hat bisher daran gedacht. Auch Heppner wusste, dass die beiden allein sein würden. Wieso? Am Nachmittag des 15. Juli gegen 18 Uhr hat Madame Thivollier in der Fabrik angerufen. Sie wollte ihren Mann daran erinnern, zwei alte Stiche mitzubringen, die sie nach Mougins mitnehmen wollte und die der Rahmenmacher im Büro gelassen hatte. Aber Thivollier war schon gegangen. Darum hat seine Sekretärin, Madame Signac, Heppner gebeten, die Stiche in die Wohnung seines Chefs zu bringen. Ja, das ist richtig. Haben Sie Madame Signac ausgefragt? Ich weiß das eben. Woher ist unwichtig. Ich weiß überhaupt eine ganze Menge, Monsieur Franciola. Ich bin nicht mit leeren Händen zu Ihnen gekommen. Zweiter schwerer Verdacht gegen Ihren Schwager. Er behauptet steif und fest, er sei etwa 20 Minuten nach der Ankunft Heppners plötzlich eingeschlafen und erst am nächsten Morgen wieder aufgewacht. Was wohl das dümmste Alibi der Welt ist. Also entweder ist es schlicht idiotisch oder wahr. Und wenn es nun wahr wäre? Ja, natürlich. Möglich wäre das auch. Ja, nach meiner Theorie ist es wahr. Heppner hatte keine andere Möglichkeit, Thivollier zu belasten, als ihm ein Schlafmittel einzuflößen und so eine Lücke in dessen Alibi zu schaffen. War sein Opfer erst einmal eingeschlafen, brauchte er nur noch das Glas zu säubern, ein bisschen Whisky ohne Droge einzugießen und die Flaschen auszutauschen. Ja, da ist was dran. Das Verschwinden der Pistole ist jetzt auch nicht mehr unerklärlich. Heppner hat sie einfach aus der Schublade genommen. Und das Blut im Boot ist dann also auch eine Inszenierung? Natürlich. Was bedeutet für einen Mann, der einen so verzwickten Plan ausgeheckt hat, schon ein Piekser? Er entnimmt mit einer Spritze seinem Arm etwas Blut und verteilt es im Boot. Danach versenkt er draußen auf dem See den Anker und die Kette, kehrt zurück zum Ufer und zieht das Boot auf das Geröll unter dem Steg. Geht zurück ins Haus, um zu sehen, ob Thivollier immer noch schläft, versprüht auf dem Teppich den Rest des Blutes aus der Spritze und wäscht die Flecken halb weg. Zerbricht schließlich seine Brille, legt ein paar Bruchstücke hinter den Sessel auf den Boden und verschwindet. Und verschwindet. Ja, ich gestehe, ich bin beeindruckt. Alles passt zusammen, so wie Sie das darstellen. Es gibt nur eine einzige Version, in der alles zusammenpasst. Und das ist meine. Wie konnte er sich aber darauf verlassen, dass die Polizei alle diese Indizien finden würde, die er da verstreut hatte? Es war doch nur Zufall, dass der Inspektor das Blut in dem Kahn da gesehen hat. Es war nicht zu vermeiden, dass Ihr Schwager verhört wurde. Man wusste doch in der Firma, dass er an jenem Abend Heppner empfangen wollte. Andernfalls wäre die Polizei durch einen Anruf oder einen anonymen Brief auf die Spur gebracht worden. Angenommen, Ihre Version stimmt, dann würde es sich also um einen Fall von Erpressung handeln. Warum aber hat der Erpresser sich noch nicht hören lassen? Er ist Psychologe. Er wartet, bis sein Opfer in der richtigen Verfassung ist. In den ersten Stunden nach seiner Inhaftierung hatte Philipp Tivoli ein ruhiges Gewissen. Und das genügte ihm. Aber nach 48 Stunden vorläufiger Festnahme und 7 Tagen Untersuchungshaft, nach zahllosen Verhören, dem Klappern des Proviantkarrens, dem Quietschen der Riegel, dem Fraß aus dem Blechnapf, dem Wachwerden auf der Anschlusspritsche, hat er seine Widerstandskraft verloren. Er ist dem Zusammenbruch nahe. Außerdem beunruhigt ihn nicht nur das Gericht. Für einen Mann wie ihn, der noch viel vorhat im öffentlichen Leben, gibt es noch ein anderes Tribunal. Die öffentliche Meinung. Wenn er längere Zeit im Gefängnis bleibt, selbst wenn sich später seine Unschuld herausstellt, ist er politisch ein für alle Mal erledigt. Er sitzt also in der Patsche. Um da wieder rauszukommen, wird er bereit sein zu zahlen. Sein Gegenspieler braucht deshalb nicht mehr lange zu warten, um seine Bedingungen zu diktieren. Vielleicht bin ich etwas langsam vom Begriff. Ist er derjenige, der Sie zu mir schickt? Na, ganz so ist es zwar nicht. Was soll das heißen, Monsieur Dahu? Ich bin Julian Heppner. Hören Sie, mein Freund. Mein Freund, Sie enttäuschen mich. Bis jetzt waren Sie ein glänzender Plauder und ein sehr guter Detektiv. Ich gebe ja zu, dass alles, was Sie sagten, das hat mich überzeugt, aber nun wird das alles zu einer Posse, zu einem Aprilscherz. Hören Sie, ich weiß wohl, dass 140 Personen in der Firma arbeiten und dass ich mich nicht an jedes einzelne Gesicht erinnern kann, aber Heppner, ich bin ihm fast täglich begegnet. Es ist noch keine 3 Wochen her, da habe ich ihn sogar in diesem Zimmer gesehen, neben dem Sessel, in dem Sie da jetzt sitzen. Und in dem Sie an jener Morgen selbst gesessen haben. Ihr Schwager saß an seinem Schreibtisch an dem Platz, den Sie heute einnehmen. Julian Heppner stand hier. Sie haben recht, ein wenig weiter hinten vielleicht. Er trug seinen alten blauen Anzug, seine graue Krawatte, seine zwar abgetragenen, aber tadellos geputzten schwarzen Schuhe und sah mit den großen Augen eines reumütigen Spaniels auf den Teppich. Er war gekommen, um ihnen die Aufstellung der Sozialbeiträge vorzulegen, die sie von ihm verlangt hatten. Er redete sie wie gewöhnlich mit Herr Personaldirektor an, was sie immer etwas geärgert hat. Ich sehe, Sie wissen so einiges. Sie haben Ihre Lektion gut gelernt. Erklären Sie mir jetzt bitte frei heraus, was Sie hier führt. Sagen Sie mir, welchen Auftrag Sie haben. Doch hören Sie endlich mit dieser Maskerade auf. Sie sind ebenso wenig Julian Heppner, wie ich Fantomas bin. Oder trugen Sie etwa einen falschen Bart oder eine falsche Nase? Einen falschen Bart? Nein, das nicht. Weil er nicht falsch war. Ich habe mir den Bart speziell für diese Gelegenheit wachsen lassen und inzwischen wieder abrasiert. Ich bedauere es manchmal, ich habe ihn gern gemocht. Und warum ich keine falsche Nase getragen habe? Weil die Kunst, sich zu verwandeln, Fortschritte gemacht hat. Heute verändert man sein Profil mit einem einfachen kleinen Plastikbällchen wie diesem hier, das ich Ihnen mitgebracht habe. Es wird in ein Nasenloch eingeführt, bei mir war es das linke. Ich möchte Ihnen das gern zeigen. Ich möchte Ihnen die Verwandlung meines Gesichts vorführen. Da bin ich aber gespannt. Los, fangen Sie an. So. Das hätten wir. Was halten Sie davon? Erkennen Sie ihn schon? Ein bisschen? Ihren Hilfsbuchhalter? Im Profil sehen Sie ihn schon recht ähnlich. Dieser kleine Trick verändert nicht nur das Gesicht, sondern auch die Stimme. Ist unbestreitbar. Es ist was dran. Trotzdem, Hepner hatte blaue Augen, Ihre sind braun. Stimmt. Jetzt werden Sie mir sicherlich erklären, Sie hätten Kontaktschalen getragen. Wir verstehen uns allmählich. Es sind extra schmiegsame Linsen in Deutschland hergestellt. Ich habe sie auch hier. Sie lassen sich ganz leicht einsetzen. Links. Und rechts. Da haben Sie meine blauen Augen. Ich habe die Dinge abends natürlich wieder rausgetan. Aber sie sind so leicht und bequem, dass ich notfalls auch mit ihnen schlafen könnte. Stellen Sie sich vor, eines Morgens Anfang April wäre ich beinahe ohne sie ins Büro gegangen. Ich hatte sie auf meinem Nachttisch vergessen. Fehlt noch die Brille. Hier ist sie. Absolut identisch mit der, die kaputt gegangen ist in der besagten Nacht. Sie werden immer unsicherer. Was die Haare angeht, habe ich sie einfach platt gedrückt und einen Mittelscheitel gezogen, etwa so. Zum Schluss noch der Bart. Ich habe einen falschen mitgebracht, um Sie zu überzeugen, denn Sie sind ein Mann des 20. Jahrhunderts. Sie glauben nur, was Sie sehen. Der falsche Bart ist natürlich nicht so schön, wie mein echter war, aber in Form und Farbe recht ähnlich. Ich werde ihn eben mal ankleben. Nein, nein, nein, lassen Sie nur. So viel Fantasie habe ich schon. Ihre kleine Varieté-Nummer, sie ist Ihnen gelungen. Jetzt ziehen Sie noch ab, was Sie vorhin so liebenswürdig meine englische Eleganz genannt haben. Ich konnte ja nicht gut mit Hepners Kleidern herkommen. Wenn ich aufstehe, werden Sie auch meine Silhouette wieder erkennen. Erinnern Sie sich noch an meinen Gang? Das Hinken habe ich mit einem Spezialschuh erreicht, aber ich kann es auch nachmachen. Erinnern Sie sich? Herr Personaldirektor? Unglaublich. Wirklich sehr eindrucksvoll. Sie sind ein erstklassiger Verwandlungskünstler. Ich bin Julien Hepner. Oder vielmehr... Ich war es. Und ich kann ihn in den nächsten Stunden wieder aufleben lassen, oder auch nicht, ganz wie Sie wollen. Also? Wie hieß der Lagerverwalter, der am 30. April in Pension gegangen ist? Charles Racan. Wie viele Krankmeldungen haben wir im Juni gehabt? Und für wie lange? Einen Kranken und eine schwangere Frau. Antoine Michelot hat 4 Tage wegen einer Verletzung an der rechten Hand gefehlt. Und Josiane Battistini von der Expedition ist am 19. in Schwangerschaftsurlaub gegangen. Im letzten Winter... Ja, im letzten Winter hat es einen ungewöhnlichen Zwischenfall bei Mademoiselle Paradol gegeben. Wissen Sie welchen? Bei... Ach ja, ich weiß. Meine Viertel hat in ihrer Waschküche einen jungen Fuchs entdeckt. Es war an einem Wochentag gegen 9 Uhr morgens und sie war allein im Hause. Sie hat mir erzählt, sie hätte große Angst gehabt und einen Nachbar, Monsieur Emile Morin, zu Hilfe gerufen. Das Füchslein hätte noch größere Angst gehabt und sich aber rechtzeitig wieder davon gemacht. Na gut. Sie sind also Julien Hepner. Was haben Sie mir vorzuschlagen? Entschuldigen Sie, ich bin gleich fertig. Nun, Sie zahlen mich aus. Und Ihr Schwager ist morgen Abend wieder hier. Wie viel? 3 Millionen neue Francs. Sie bilden sich wirklich ein, dass ich die so von heute auf morgen beschaffen kann? Ja, Sie haben sie hier in diesem Zimmer. Ich meine die Münzsammlung der Familie Tivolier. Sie liegt dort drüben im Panzerschrank. Vor knapp einem Jahr ist sie von Gattiani, dem bekannten Numismatik-Experten, auf fast 4,5 Millionen geschätzt worden. Ein reicher ausländischer Sammler, den ich kenne, der wird mir 3 dafür geben, bar auf den Tisch. Und ohne nach ihrer Herkunft zu fragen. Ich will dieses Haus mit dem ledernen Handkoffer verlassen, in dem sich die Sammlung befindet. Sie sind ganz schön unverschämt. Es ist im Interesse Ihres Schwagers, Monsieur François. Und auch in Ihrem. In meinem? Ich habe mich sehr amüsiert zu Beginn unserer Unterhaltung, als ich Sie gefragt habe, ob Sie Mathematik oder Jura studiert haben. Sie sind der Frage ausgewichen, was verständlich ist. Denn mit Ihren Studien sind Sie nie weit gekommen. Gewiss, mangelnde Bildung kann später durch Initiative, Arbeitseifer und Verantwortungsgefühl kompensiert werden. Ich will gar nicht gehässig sein, aber schließlich jeder weiß in der Fabrik, dass Sie nie einen Beruf erlernt oder ausgeübt haben, bevor Ihre Schwester Philippe Tivolier geheiratet hat. Alles, was Sie sind, sind Sie nur durch ihn. Stürzt er, fallen auch Sie. Adieu. Die 6.000 Francs im Monat. Die Luxuswohnung am See, der dicke Prestigewagen, der Firma, der Direktortitel und die scheinheiligen Bücklinge der Untergebenen. Recht kümmerliche Versuche, mich zu beleidigen, Monsieur, aber das schaffen Sie nicht, Sie. Ihre Arroganz ist ganz unangebracht. Ich habe diesen Ton nur ertragen, solange ich nicht anders konnte. Ach, heute Abend verbitte ich ihn mir. Entweder wir verhandeln oder ich ziehe mich zurück. Und Sie hören nie mehr von mir. Tivolier hat nur diese eine Chance. Entweder Sie ergreifen sie oder Sie lassen es bleiben. Einen Augenblick. Welche Garantie wird Philipp haben, wieder freizukommen, wenn ich ihm die Sammlung übergebe? Hier ist ein Brief an Ihren Schwager, den Sie selbst abschicken können. Lieber Monsieur Tivolier, wenn Sie diesen Brief erhalten, bin ich auch daheim fahren. Ich möchte Ihnen gern schreiben, was ich wahrscheinlich nie wagen würde, Ihnen mündlich zu sagen. Die 10 Tage Urlaub, die Sie mir ohne Ihr Wissen in Ihrer Jagdhütte ermöglicht haben, die Einsamkeit, die Stille des Waldes, das einfache, gesunde Leben, ohne Radio und Zeitung, haben mir die Lebensfreude wiedergegeben. Sie hatten recht, mir die Leviten zu lesen, ich weiß es, dass ich mich der Schriftstellerei zuwenden werde. Ich will die Novelle, die ich Ihnen neulich vorgelesen habe, überarbeiten und einen Roman daraus machen. Ich werde den törichten Titel »Ihr Mann hat eine Geliebte« ändern. Er hat sie betroffen gemacht, ich habe es gefühlt. Verzeihen Sie meine Ungeschicklichkeit. Aber dank dieser kleinen Entgleisung haben auch Sie sich mir anvertraut. Ich war gekommen, um über Rechnungen und Einfuhrzölle zu sprechen. Sie aber haben mir von Ihrem Leben erzählt, vom Glück und von verlorenen Jahren. Sie haben mir damit sehr geholfen. Ich habe mich ziemlich schlecht gehalten an jenem Abend, weil ich Alkohol nicht gewöhnt bin und mir etwas zu viel zugemutet habe. Sie sind von einer Sekunde auf die andere eingeschlafen. Ich in meinem betrunkenen Zustand bin plötzlich wieder mutlos geworden. Ich habe den Schlüssel zu Ihrer Jagdhütte aus Ihrem Schreibtisch genommen und zugleich auch die Pistole, die daneben lag. Ich habe sie übrigens in ein Tuch gewickelt und in der Hütte auf dem Wandbrett über dem Feldbett liegen lassen. Ich habe mir auch erlaubt, mit Ihrem Boot eine Fahrt auf dem See zu machen, wobei ich fast gekentert wäre. Ich habe dabei mein Knie verletzt. Anker und Kette auf dem See verloren und vielleicht auch den Rumpf etwas verschrammt, als ich das Boot auf das Geröll zog. Bitte verzeihen Sie mir die kleinen Schäden und die Unannehmlichkeiten, die ich Ihnen verursacht habe, in aufrichtiger und unwandelbarer Ergebenheit, ihr. Hübsch ausgedacht. Aber dieser Brief ist doch kein Beweis, dass Sie noch am Leben sind. Auch daran habe ich gedacht. Ich werde mit dem Zug ankommen und um 23 Uhr bei Mademoiselle Paradol erscheinen. Und sicher werde ich ihr einen noch größeren Schreck einjagen als das Füchslein in der Waschküche. Sobald sich ihre Angst gelegt hat, braucht sie dann nur noch die Polizei zu benachrichtigen. Meine Glaubwürdigkeit liegt auf der Hand. Wie die Unschuld von Philippe Tivolier. Ich laufe keinerlei Gefahr. Ich konnte nicht wissen, was sich hier abspielte. Eine Prüfung meiner Personalien habe ich nicht zu befürchten. Heppner ist zwar ein falscher Name, aber die Papiere sind echt. Ich habe sie mir mit einem gefälschten Geburtsschein verschafft. Ende gut. Alles gut. Also, Monsieur Franciola, wenn Sie jetzt bitte das Köfferchen aus dem Panzerschrank holen würden. Ja, gehen Sie schon. Es dürfte mir wohl kaum etwas anderes übrig bleiben. Gut, ich bin einverstanden. Aber setzen Sie sich inzwischen hier an den Schreibtisch und unterschreiben Sie diesen Brief. Ist das Köfferchen? Aber lassen Sie die Hände hübsch auf dem Tisch. Und drehen Sie sich nicht um. Es gibt noch eine zweite Pistole im Haus, meine eigene. Sie ist geladen und ich verstehe, mit ihr umzugehen. Ihr tückischer kleiner Plan war schon ein Meisterwerk. Aber ich werde es noch ein bisschen verschönern. Was haben Sie vor? Ich habe eine Überraschung für Sie. Sie glauben ja gar nicht, wie recht Sie hatten, als Sie sagten, ich wäre nichts ohne Philipp. Tatsächlich. Er gibt mir Geld, damit Mathilde zufrieden und der Schein gewahrt ist, aber in Wirklichkeit hat er mich immer behandelt wie einen Hund. Ich habe es satt, der Bettler der Tivoliers zu sein. Sie, Monsieur Heppner, bieten mir eine unverhoffte Gelegenheit, aus dieser Rolle herauszuschlüpfen. Und die werde ich mir nicht entgehen lassen. Wenn Philipp für ein paar Jahre im Gefängnis bleibt, brauche ich nicht länger Statist zu spielen. Ich werde endlich der Chef des Unternehmens sein. Meine Schwester hat sich nie für die Fabrik interessiert. Sie wird sich wohl oder übel auf mich verlassen müssen. Selbst später wird mein lieber Schwager nach abgesessener Strafe zwar, aber mit zerstörtem Ruf wieder zu uns kommt, wird er mit dem Platz, den ich in seiner Abwesenheit angenommen habe, nicht mehr streitig machen können. Also dann, ich werde Ihnen jetzt eine Kugel in den Kopf jagen. Nein, da. Wir sind allein im Haus. Sie haben es selbst so gewollt. Ich werde Ihre Leiche ins Boot tragen und weit draußen versenken, mit 15 Kilo Eisen an jedem Bein. Sie werden nie wieder auftauchen. Der See ist bereits dreimal von Froschmännern ergebnislos abgesucht worden. Man wird es nicht noch einmal tun. Sie gelten schon als tot. Ich morde Sie also nicht wirklich, genau genommen. Sie werden nur doppelt tot sein. Und doppelt hält bekanntlich besser. Sie kleiner Schlaumeier, Was halten Sie von meiner Idee? Hören Sie. Sie ist auch nicht schlecht. Wir könnten was? Doch Philipp und ich. Wir werden uns die Arbeit teilen. Er wird vor das Schulgericht gehen. Und ich werde die Pistole abdrücken. Jetzt. Monsieur, Ihr Spiel mit dem Tod ist aus. Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, brachten wir heute ein Kriminalstück von Pierre Frachet, ein Spiel mit dem Tod. Mit Ernst Jacobi als Louis Tahur, alias Julien Ettner, und Horst Frank als René François La. Ton und Schnitt Walter Just und Helga Sansenbacher. Regie Hartmut Kirstel. Wir brachten eine Aufnahme des Süddeutschen Rundfunks.